Die Situationisten waren fast alle ursprünglich entweder junge Leute, die würde man die als Ratte, als Strolche, Tagediebe und Bohemians und Prekarisierte oder wie man die bezeichnen würde, die von der Lettristischen Internationale, so nannte sich ein bestimmtes Milieu, eine bestimmte Gruppierung in Frankreich, die um 1950 entstanden war, entwickelt hatten zu Positionen, die dann die Situationistische Internationale gründeten. Was taten diese jungen Leute aber zusammen mit Künstlern aus Europa, die also professionelle Künstler, meistens Maler, auch Architekten, experimentelle Architekten, die einfach eine bestimmte Entwicklung der Kunstavantgarde, der modernen Kunst verkörperten und unzufrieden waren mit den Möglichkeiten, diese Kunst zu verwirklichen. Deswegen wollten sie die Kunst so verwirklichen, dass sie sie als Revolution, als neue revolutionäre Praxis aufzuheben versuchten. Wie sah die Praxis aus? Ja, das ist eine Frage. Eher handelt es sich um Konzeptionen, um theoretische Vorstellungen, wie diese Aufhebung der modernen Kunst als Verwirklichung in der Revolution des Alltagslebens, ein altes Programm, das schon bei den Surrealisten auf der Tagesordnung gestanden hat und auch bei den Surrealisten nicht sehr viele so direkt praktische Formen angenommen hatte. Zu praktischen Umsetzungen ist es sehr selten gekommen. Das berühmteste war ein Reißbrett-Modell, das New Babylon, eine situationistische Stadt. Das war ein reines Modell und harrte der Sponsoren, würden wir heute sagen. Also die hatten kurzfristig Angebote, so etwas zu verwirklichen auf irgendeiner Insel, auf Capri oder so, und haben es dann aus Gründen, sich nicht korrumpieren zu lassen, entschlossen, nicht darauf einzugehen, das wirklich zu bauen, eine solche Stadt. Und das war eine Stadt auf Stelzen, wo man dann wandert und durchstreift die verschiedenen Räume und die verschiedenen Gestaltungen der Umwelt und die verschiedenen Tätigkeiten, um sich zu entfalten in einer solchen Stadtlandschaft. Das ist eine sehr berühmte Verwirklichungsidee gewesen. Konnte man die so ernst nehmen? War die wirklich zur Verwirklichung gedacht? Es war bitter ernst gemeint und sollte so ähnlich wie Fouriers Utopien, Fouriers Phalansterien im 19. Jahrhundert eigentlich nur finanziert werden, wenn sich jemand gefunden hätte. Es gab auch Leute, die sich dafür interessiert haben, sowas zu finanzieren. Aber dann war die SI zerfallen in sich und sagte, nein, dann lässt man sich korrumpieren und bereichert das Spektakel der herrschenden Kunst und der Musealisierung der Kunst. Wir wollen dann eher direkt auf eine Revolution hinarbeiten, in der dann auch solche Kunstwerke realisiert werden können, wenn das Proletariat die Macht hat. 1972 erschien das letzte Dokument der SI. Sie gescheitert? Die Historiker der SI, meistens Kunsthistoriker, die würden das wohl schon als Scheitern betrachten in the long run. Aber einige, wie vor allem eben Guy Debord, der als der bekannteste Sprecher und Theoretiker der SI gilt, würden das und haben das auch formuliert als nicht als ein Scheitern, sondern als ein sich Auflösen in der wirklichen Bewegung des wirklichen Proletariats betrachten. Das Proletariat hat Subversionsformen entwickelt mit dem Mai 68, in denen sich das erfüllt hat, so diese Deutung, was die SI eigentlich angestrebt hat. Theoretisch angestrebt, vorgeschlagen hat, das ist dann praktisch umgesetzt worden. Und da gab es dann, um das zu ergänzen, diese Antwort auf, wie die Praxis der Kunst ausgesehen hat, die Konzeptionen umgesetzt worden sind, das wäre dann in der Bewegung der Besetzung, der Fabrikbesetzungen, der Gebäudebesetzungen im Mai 68 einigermaßen erfüllt worden durch die Massen selber, die nämlich Graffitis an die Wände gesprayt hat man, glaube ich, damals noch nicht gemalt haben, ungeheuer rasend viel Plakate hingeklebt haben und solche Formen der direkten agitatorischen und revolutionären Gestaltung und Kreativität angelegt haben. Wir waren eben im Mai 68 in Paris. Den dortigen Studierenden wurde ja auch vorgeworfen, dass sie eben nicht die neuen Möglichkeiten, die neuen Medien ihnen geboten hätten, nutzten. Sie haben Plakate von Hand gemalt, haben sie nicht drucken lassen. Sie haben nicht das Rundfunkhaus besetzt, sondern das Theater. Wie hat sich dazu die SI verhalten? Nun, das waren vor allem eben nicht nur Studenten, sondern normale Lohnabhängige gewesen, ja. den Akzent jetzt nicht auf die Normalität gesetzt, sondern genau aus das Heraustreten aus der Normalität des Lohnarbeitsalltags. Und der Anteil der Studenten, hat die SI immer betont, ist eher zurückgegangen bei diesen Massenaktionen, auch bei den Straßenschlachten, zu denen es dann in verschiedenen Schüben auch kam, sodass diese ganzen Besetzungsaktionen eben einen zunehmend deutlich proletarischen Charakter trugen. Wobei die Segmentierungen, die Abgrenzungen innerhalb dieser Masse der Lohnabhängigen nicht so scharf und trennend vorgenommen worden sind, sondern eben fließend waren, sodass dann die Studenten eben auch, wenn sie wussten, dass sie normalerweise keine Führungskräfte werden, wie viele Studenten das glaubten und glauben, sie würden das durch ihre Ausbildung werden. Wenn sie desillusioniert sich verhielten, dann gehörten sie sozusagen auch mental mehr zum Proletariat, so die Analyse der SI. Aber die Studenten, das sollte man nicht zu sehr akzentuieren, meinte die SI. Welche Rolle spielt die Situationistische Internationale heute oder wo können wir Fortsätze der Theorie sehen? Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich hat die SI selbst mit ihrer Auflösung die Einschätzung getroffen, dass ihre Zeit vorbei ist, dass sie in ihrer Zeit auch aufgegangen ist und mit ihrer Zeit verschwunden ist. Das war eben mit den 60er Jahren. Und dass in völlig anderen Formen oder anderen Namen die Impulse und die Konzeptionen, die sie angeregt hatte, von anderen aufgegriffen werden müssten und würden, dass diese Version neue Gestalten und auch neue Selbstbezeichnungen, Begrifflichkeiten hervorbringen würde. Insofern gab es Situationisten, aber es gibt keine mehr und es kann auch keine mehr geben. Es kann höchstens noch Pro-Situationisten geben, aber es war was ganz Pejoratives. Das war eine Bezeichnung für Leute, die so Fans und Schwärmer des sogenannten Situationismus als Ideologie, als Doktrin gewesen sind. Und die gibt es allerdings auch noch heute. Und es gibt so eine richtige Situationistenindustrie, vor allem in Frankreich, aber auch seit 10 Jahren in Deutschland in gewissem Maße, wo halt einfach Versatzstücke der SI, zum Beispiel Spaßgeria oder Kommunikationsgeria, herausgelöst worden sind aus dem revolutionären konzeptionellen Hintergrund und verselbstständigt worden sind zu bestimmten Verhaltensweisen oder Lebensstilen und Techniken der Linken oder gerade auch anarchistischer Punk-Milieus und so weiter. Das mag schon sein Recht haben, aber das hat mit der situationistischen Revolutionstheorie nichts mehr zu tun. Also diese Seite etwa der Kommunikationsguerilla ist ja sozusagen die bekannteste situationistische Technik oder Praxis. Die Situationisten nannten es Entwendung, eine Technik der Entwendung. Das Detournement ist der sozusagen der Fachausdruck, Zweckentfremdung auch genannt. Und das ist ja zum Gemeingut von Aktionsformen der Linken geworden, also sowas wie Satire und ironisches Umdrehen von Werbegags und dergleichen. Also man kann nicht einfach sagen, dass alles tot ist. Das wollte ich damit noch etwas zurechtrücken. Was aber wesentlich aktueller ist, denke ich, bei all dem und was am meisten verschüttet ist, das ist diese theoretische tiefschürfende Herangehensweise, der theoretische Sinn, wie man früher sagte, in der revolutionären Arbeiterbewegung, mit dem die SI Kategorien, wie etwa die Arbeit, was soll aus der Arbeit werden, wie soll die Arbeit wieder angeeignet werden, aus den Formen von Lohnarbeit, Zwangsarbeit, Warenförmigkeit heraus, zu in so etwas wie Spiel oder Travail attraktiv oder Abenteuer transformiert werden. Das war für sie eigentlich die Grundidee, im Hier und Jetzt des Alltags zu stimulieren, dass man eine revolutionäre Umwälzung nicht erst auf den Nimmerleinstag irgendeine Machtergreifung irgendeiner politischen Struktur verschiebt, sondern selbst in die Hände nehmen kann. Und das ist eigentlich eine hochaktuelle Sache, die immer von der kategorialen Arbeit, der Theorie sehr stark abhängt, die sich mit den wirklichen Subversionspraxen und Experimenten der Leute irgendwie treffen kann. Und das ist, denke ich, was die SI sehr weit vorangetrieben hat und was auch aktueller denn je ist.